Abschnitt 19 aus Die Pickwickier, Band 1, von Charles Dickens übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 19. Kapitel, worin mit wenigen Worten zwei Punkte dargetan werden: erstens die Macht der Krämpfe und zweitens die Gewalt der Umstände. Zwei Tage nach dem Frühstück bei Madame Hunter blieben die Pickwickier noch in Eatanswill und sahen den Nachrichten von ihrem verehrten Meister ängstlich entgegen. Herr Tubman und Herr Snodgrass waren wieder lediglich auf ihre eigenen geselligen Talente angewiesen, denn Herr Winkle wohnte auf die dringendsten Einladungen hin fortwährend in Potzhause, allwo er seine ganze Zeit der liebenswürdigen Gattin desselben widmete. Bisweilen vermehrte Herr Pott selbst die Gesellschaft, um das Glück der beiden vollständig zu machen. Tief in seine großartigen Pläne für die öffentliche Wohlfahrt und die Unterdrückung des Independent versunken, pflegte sich dieser große Mann von seinem hohen geistigen Standpunkt nicht in die niedrige Sphäre gewöhnlicher Geister herabzulassen. Bei dieser Gelegenheit aber und offenbar um einen Pickwickier dadurch zu ehren, stieg er von seinem Piedestal herab, um auf der ebenen Erde zu wandeln, wobei er gütig seine Bemerkungen dem Verständnisse der großen Menge anpasste und, wenn auch nicht dem Geiste nach, doch wenigstens äußerlich derselben anzugehören schien. Bei diesem Benehmen des berühmten Publizisten gegen Herrn Winkle kann man sich leicht denken, dass gewaltige Überraschung auf dem Gesichte des letztgenannten Herrn zu lesen war, als eines Morgens, während er allein frühstückte, Herr Pott hastig die Tür aufriss und ebenso hastig wieder zuschlug, sofort majestätisch auf ihn zuschritt, seine dargebotene Hand zurückstieß, mit den Zähnen knirschte, als ob er dadurch seinen Worten noch größere Schärfe geben wollte und ihm sodann mit ingrimmiger Stimme zudonnerte: »Schlange!« »Sir«, rief Herr Winkle von seinem Stuhle aufspringend. »Schlange, Sir«, wiederholte Herr Pott, indem er seine Stimme erhob und sie sodann plötzlich wieder dämpfte. »Ich sagte, Schlange, Sir, nehmen Sie den Ausdruck in seiner schärfsten Bedeutung.« »Wenn du bis morgens um 2 Uhr in der vertraulichsten Kameradschaftlichkeit mit einem Manne zusammensaßest und er kommt um 9:30 Uhr mit der ernsten Begrüßung »Schlange« zu dir, so kannst du mit Fug und Recht schließen, dass sich in der Zwischenzeit irgendetwas Unangenehmes zugetragen hat.« So dachte auch Herr Winkle. Er erwiderte Herrn Potts eherne Blicke und nahm auf Verlangen dieses Herrn die Schlange, so stark er konnte. Er wusste sich aber die Sache so wenig zu erklären, dass er nach einem tiefen Stillschweigen von einigen Minuten aufs Neue begann. »Schlange, Sir? Schlange, Herr Pott? Was meinen Sie damit, Sir? Sie belieben zu scherzen.« »Scherzen, Sir«, rief Pott mit einer Bewegung der Hand, welche ein starkes Verlangen verriet, seinem Gast den Teetopf aus britischem Metall an den Kopf zu schleudern. »Jawohl, scherzen. Doch nein, ich will ruhig sein. Ich will ruhig sein, Sir«, setzte Herr Pott hinzu und warf sich zum Beweis seiner Ruhe mit schäumendem Munde in einen Stuhl. »Mein lieber Herr«, versetzte Herr Winkle. »Mein lieber Herr«, erwiderte Pott, »wie können Sie sich unterstehen, Sir, lieber Herr, zu mir zu sagen? Wie können Sie es wagen, mir ins Gesicht zu sehen und so zu sagen?« »Schon gut, mein Herr«, erwiderte Winkle, »wenn es des so gemeint ist, wie können Sie es wagen, mir ins Gesicht zu sehen und mich eine Schlange zu nennen, Sir?« »Weil Sie eine sind«, erwiderte Herr Pott. »Beweisen Sie es, Sir«, sagte Herr Winkle warm werdend, »beweisen Sie es.« Ingrimmige Wut spiegelte sich auf dem tiefsinnigen Gesichte des Redakteurs, als er den Independent von diesem Morgen aus der Tasche zog. Er legte den Finger auf einen bestimmten Artikel und warf das Blatt Herrn Winkle über den Tisch zu. Dieser Herr nahm es und las wie folgt: Unser obskurer und schmutzig gesinnter Kollege hat die Frechheit gehabt, in einigen ekelerregenden Bemerkungen über die letzte Wahl für diesen Flecken die unantastbare Heiligkeit des Privatlebens zu verletzen und auf eine Art, die nicht missverstanden werden kann, die persönlichen Angelegenheiten unseres letzten Kandidaten, Herrn Fitzkens, zu begeifern, der übrigens trotz seiner unverdienten Niederlage, wie wir mit Sicherheit hinzusetzen, das nächste Mal den Sieg davontragen wird. Was beabsichtigte unser erbärmlicher feiger Kollege damit? Was würde der Schurke sagen, wenn wir, gleich ihm alle dem Publikum schuldigen Rücksichten des Anstandes beiseite setzen und den Schleier lüften wollten, welcher glücklicherweise sein Privatleben vor dem allgemeinen Gelächter, um nicht zu sagen, vor dem allgemeinen Abscheu noch schützt? Was würde er sagen, wenn wir Tatsachen und Umstände bezeugen und erklären wollten, welche notorisch genug sind und von jedermann gesehen werden, nur nicht von unserem maulwurfsäugigen Kollege? Was würde er sagen, wenn wir nachfolgendes Gedichtchen drucken lassen wollten, das uns ein talentvoller Mitbürger und Korrespondent zugeschickt hat, als wir eben die ersten Worte dieses Artikels niederschrieben? Auf einen messingenen Topf. Pott heißt zu Deutsch Topf, erklärte der Übersetzer. Pott, hättest damals du gewusst, wie falsch das Weib an deiner Brust vergangen wäre dir der Dünkel, du hättest sie, und wie so gern, gelassen jenem süßen Herrn, den sie jetzt küsst und drückt, den W. Was, sagte Herr Pott feierlich, was reimt sich auf Dünkel, feiner Herr? »Was sich auf Dünkel reimt«, erwiderte Madame Pott, die in diesem Augenblick eintrat und dem Befragten zuvorkam. »Was sich auf Dünkel reimt? Nun, ich dächte Winkle.« So sprechend lächelte Madame Pott den verblüfften Pickwickier süß an und streckte die Hand gegen ihn aus. Der aufgeregte junge Mann wollte sie in seiner Verwirrung ergreifen, als Herr Pott zornig zwischen ihn und seine Frau trat. »Zurück, Madame, zurück«, rief der Zeitungsschreiber. »Willst du ihm vor meinen eigenen Augen die Hand geben?« »Herr Pott«, sagte seine Gattin erstaunt. »Elende«, donnerte der Mann, »da, sieh her, hier, Madame, ein Gedichtchen auf einen messingenen Topf. Ein messingener Topf, das bin ich, Madame. Das falsche Weib, Madame, das sind Sie.« Mit dieser Aufwallung der Wut, wozu sich in dem Ausdruck des Gesichtes seiner Frau etwas wie ein Zittern gesellte, warf ihr Herr Pott die Tagesnummer des Eaton Willer Independenten zu Füßen. »Auf mein Wort, Sir«, sagte die erstaunte Madame Pott, indem sie das Blatt aufhob. »Auf mein Wort, Sir«. Herr Pott krümmte sich unter den verachtungsvollen Blicken seiner Gemahlin. Er hatte einen verzweifelten Versuch gemacht, seinen Mut ein bisschen in die Höhe zu schrauben, aber vergebens. In den unschuldigen Worten »Auf, mein Wort, Sir« scheint an und für sich nichts Schreckliches zu liegen, wenn man sie liest. Aber der Ton, in welchem sie ausgesprochen und der Blick, von dem sie begleitet wurden, schienen ein Ungewitter zu verkünden, das sich über Potts Haupt zusammengezogen und brachten ihre volle Wirkung hervor. Auch der ungeschickteste Beobachter hätte in seiner besorgten Miene die Bereitwilligkeit lesen können, seine Wellingtonstiefel jedem geeigneten Substituten abzutreten, der in diesem Augenblick Lust dazu verraten haben würde. Mrs. Potts las den Artikel, stieß einen lauten Schrei aus, warf sich ihrer ganzen Länge nach auf den Fußboden vor dem Kamin nieder, schrie dabei und stampfte dermaßen mit den Absätzen ihrer Schuhe, dass über den dermaligen Zustand ihrer Gefühle kein Zweifel obwalten konnte. »Meine Teure«, sagte der erschreckte Pott, »ich sagte ja nicht, dass ich glaube, ich...« Aber die Stimme des unglücklichen Mannes wurde von dem Geschrei seiner Ehehälfte übertäubt. »Meine liebe Madame Potts, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich«, sagte Herr Winkle, aber das Geschrei und Gestampfe wurde immer lauter und heftiger. »Meine Teure«, begann Herr Pott von neuem, »es tut mir äußerst leid. Wenn du keine Rücksicht auf deine Gesundheit nehmen willst, so nimm doch Rücksicht auf mich, meine Teure. Wir werden bald einen Auflauf vor dem Hause haben.« Aber je inständiger Herr Pott bat, umso gellender und kreischender wurde das Geschrei seiner Gemahlin. Zu allem Glück befand sich eine Madame Pott sehr ergebene Leibwache im Hause, bestehend in einer jungen Dame, deren ostensibles Amt die Aufsicht über die Toilette ihrer Gebieterin war, die sich ihr aber durch allerlei andere Dienste, hauptsächlich in dem wichtigen Geschäfte nützlich gemacht hatte, ihr bei allen ihren Wünschen und Neigungen, die denen des unglücklichen Potts zuwiderliefen, jeden erdenklichen Vorschub zu leisten. Das Geschrei drang wie natürlich zu den Ohren der jungen Dame und führte dieselbe mit einer Eilfertigkeit in das Zimmer, die das ausgesuchte Arrangement ihrer Haube und Locken wesentlich zu derangieren drohte. »Oh, meine teuerste Gebieterin«, rief die Leibwache, indem sie sich wie wahnsinnig neben der zu Boden liegenden Madame Pott auf die Knie warf. »Oh, meine teuerste Gebieterin, was ist hier vorgefallen?« »Dein Herr, dieses Ungeheuer«, murmelte die Patientin. Pott war sichtlich bereits auf dem Wege nachzugeben. »Es ist Spott und Schande«, sagte die Leibwache in vorwurfsvollem Tone. »Ja, er wird Sie noch zu Tode quälen, Madame. Oh, Sie arme, liebe Frau!« Pott wurde immer weicher. Die Gegenpartei fuhr in ihren Angriffen fort. »Oh, verlass mich nicht, Goodwin«, murmelte Madame Potts krampfhaft die Handgelenke besagter Goodwin umfassend. »Du bist das einzige Geschöpf auf der Welt, welches es gut mit mir meint.« Bei dieser liebevollen Anrufung spielte die Goodwin auf eigene Rechnung ein bisschen Haustragödie und vergoss einen Strom von Tränen. »Niemals, Madame, niemals«, entgegnete Goodwin. »Oh, Sir, Sie sollten sich mehr in Acht nehmen. Ja, wahrhaftig, das sollten Sie. Sie wissen nicht, wie sehr es der Madame schaden kann. Aber Sie werden es schon einmal bereuen. Ich habe es immer gesagt.« Der unglückliche Pott betrachtete angstvoll die Szene, sagte aber nichts. »Goodwin«, sagte Madame Pott mit sanfter Stimme, »Madame«, erwiderte Goodwin, »oh, wenn du wüsstest, wie ich diesen Mann geliebt habe!« »Verbannen Sie diese trüben Erinnerungen, Madame«, sagte die Leibgardistin. Pott schnitt ein jammervoll ängstliches Gesicht. Es war Zeit zu einem Hauptangriff. »Und jetzt«, schluchzte Madame Pott, »jetzt muss ich mich so behandeln lassen, muss mir in Gegenwart eines Dritten, der so gut als ein Fremder ist, Vorwürfe machen und mich ausschelten lassen. Aber, Goodwin, ich dulde es nicht länger«, fuhr Madame Pott fort, indem sie sich in den Armen ihrer Wärterin aufrichtete. »Mein Bruder, der Leutnant, soll auch ein Wort da reinsprechen. Ich will mich scheiden lassen, Goodwin.« »Es würde ihm jedenfalls recht geschehen«, sagte Goodwin. Was für Gedanken die Bedrohung mit einer Scheidung in Herrn Potts Brust auch erregt haben mag, er unterließ es, ihnen Worte zu geben und begnügte sich mit der und wehmütigen Anfrage, »Willst du mich erhören, meine Teure?« Ein neues Schluchzen war die einzige Antwort. Die Krämpfe stellten sich immer heftiger ein. Madame Potsch verlangte zu wissen, warum sie eigentlich geboren sei, und stellte eine Menge Fragen dieser oder ähnlicher Art. »Meine Teure«, sagte Herr Pott in möglichst überzeugendem Tone, »gib doch solchen peinigenden Empfindungen keinen Raum. Ich habe keinen Augenblick geglaubt, dass der Artikel auch nur die mindeste Begründung haben könnte. Nein, meine Teure, das wäre ja rein unmöglich. Es ärgerte mich nur, meine Liebe. Ja, ich darf wohl sagen, es machte mich wütend, dass das Independent-Pack sich erfrechen konnte, etwas solches einrücken zu lassen. Das ist ja alles.« Und Herr Pott warf einen flehenden Blick auf die unschuldige Ursache des ganzen Unheils, als wolle er ihn bitten, ja nichts von der Schlange zu sagen. »Und was für Maßregeln, mein Herr, gedenken Sie zu ergreifen, um Genugtuung zu erhalten?« fragte Herr Winkle, dessen Mut in eben dem Maße zunahm, als Herr Pott den seinigen verlieren sah. »Ach, Goodwin«, ächzte Madame Pott, »will er vielleicht den Redakteur des Independent durchpeitschen? Will er das, Goodwin?« »Still, still, Madame, bitte seien Sie doch ruhig«, versetzte die Leibwache. »Ich glaube, dass er es tun will, wenn Sie es wünschen, Madame.« »Allerdings«, sagte Pott, da sein Weib entschlossen schien, die Krämpfe aufhören zu lassen, »es versteht sich von selbst, dass ich das tue.« »Wann, Goodwin, wann?« sagte Mrs. Pott, noch unentschlossen in Beziehung auf die Krämpfe. »Auf der Stelle, das versteht sich«, erwiderte Herr Pott, »noch ehe der Tag sich neigt.« »Ach, Goodwin«, fing Madame Pott aufs Neue an, »das ist das einzige Mittel, der Verleumdung zuvorzukommen und mich vor der Welt ins wahre Licht zu stellen.« »Ganz gewiss, Madame«, erwiderte Goodwin, »kein Mann, der wirklich ein Mann ist, könnte sich dessen weigern.« Da die Krämpfe noch immer drohend im Hinterhalt lauerten, so versicherte also Herr Pott aufs Neue, dass er es tun wolle, aber Madame Pott war schon von dem bloßen Gedanken, dass ihre Ehre im Mindesten in Zweifel gezogen wurde, dermaßen niedergedrückt, dass sie noch ein halb Dutzend Mal im Begriffe war, einen Rückfall zu bekommen, was ohne allen Zweifel auch geschehen wäre, hätte nicht die unverdrossene Goodwin durch unermüdliche Anstrengungen und der arme, geschlagene Pott durch wiederholtes, flehentliches Bitten um Verzeihung es verhindert. Endlich, als der unglückliche Mann wieder auf den ihm gebührenden Standpunkt herabgeängstet und herabgeächzt worden war, erholte sich Madame Pott wieder und die Gesellschaft ging zum Frühstück. »Das niederträchtige Zeitungsgeträtsche wird Sie doch nicht veranlassen, Ihren Aufenthalt hier abzukürzen, Herr Winkle«, sagte Madame Potsch durch die Spuren ihrer Tränen hindurch lächelnd. »Ich hoffe nicht«, fiel Herr Pott ein, in diesem Augenblicke von dem inneren Wunsch durchdrungen, dass sein Gast an der gerösteten Brotschnitte, die er eben an seine Lippen führte, ersticken und dadurch seinem Aufenthalte auf immer ein Ende gemacht werden möchte. »Ich hoffe nicht.« »Sie sind gar zu gütig«, sagte Herr Winkle, »aber ich habe heute früh, als ich noch in meinem Schlafzimmer war, einen Brief von Herrn Tupman erhalten, worin er mir meldet, es sei ein Schreiben von Herrn Pickwick eingetroffen, der uns bitte, noch heute zu ihm nach Bury zu kommen. Wir sind deshalb insgesamt entschlossen, heute Mittag abzureisen.« »Sie werden aber doch wieder zurückkommen«, sagte Madame Pott. »Ganz gewiss«, erwiderte Herr Winkle. »Darf ich mich darauf verlassen?« fragte Madame Pott, ihrem Gast verstohlenerweise einen zärtlichen Blick zuwerfend. »Oh, freilich«, antwortete Herr Winkle. Das Frühstück wurde nun schweigend beendigt, denn jedes Mitglied der Gesellschaft brütete über seine eigenen persönlichen Angelegenheiten. Madame Patsch bedauerte sehr, einen Verehrer zu verlieren. Ihr Ehegemahl ärgerte sich über sein unüberlegtes Versprechen, den Redakteur des Independent mit der Hetzpeitsche zu behandeln. Und Herr Winkle bereute es, dass er sich in eine so widerwärtige Lage versetzt hatte. Der Mittag rückte heran und nach manchem Lebewohl und vielfachen Versprechungen der Rückkehr riss er sich endlich los. »Sobald er sich wieder zeigt, vergifte ich ihn«, schwur Herr Pott bei sich selbst, als er sich in seine Studierstube zurückzog, allwo er seine Donnerkeile schmiedete. »Wenn ich jemals wieder zurückkomme und mich aufs Neue mit diesem Pack einlasse«, dachte Herr Winkle, als er seinen Weg nach dem Pfauen nahm, »so verdiene ich selbst die Karbatsche und damit punktum.« Seine Freunde waren bereit, die Kutsche und Pferde ebenfalls, und im Verlauf von einer halben Stunde befanden sie sich auf derselben Straße, auf welcher Herr Pickwick und Sam kürzlich ihre Reise gemacht hatten. Da wir jedoch über den Weg bereits gesprochen haben, so fühlen wir uns nicht berufen, Auszüge aus Herrn Snodgrass schöner, poetischen Beschreibung mitzuteilen. Ehren-Sam stand an dem Tore des Engels, um sie zu empfangen, und führte sie nach dem Zimmer des Herrn Pickwick, wo sie zu nicht kleiner Überraschung der Herren Winkle und Snodgrass und zu nicht geringer Verlegenheit des Herrn Tubman den alten Wardle und Trundle antrafen. »Wie steht's?« sagte der Alte, Herrn Tubmans Hand ergreifend. »Sehen Sie doch nicht so sentimental und empfindsam darein. Es lässt sich einmal nicht anders machen, alter Freund. Um Ihretwillen hätte ich gewünscht, dass Sie sie bekommen hätten, aber in Ihrem Interesse freut es mich sehr, dass es nicht so gegangen ist. Ein junger Kerl wie Sie kann es heutzutage immer noch besser treffen. Wie?« Mit diesem Trost klopfte der alte Wardle Herrn Tubman auf die Schulter und lachte herzlich. »Nun, wie geht es denn Ihnen, meine verehrten Herren?« fuhr der alte Herr fort, Herrn Winkle und Herrn Snodgrass zu gleicher Zeit die Hände schüttelnd. »Ich habe soeben zu Pickwick gesagt, dass wir Sie über Weihnachten alle zu Gast haben müssen. Es wird eine Hochzeit bei uns geben, und zwar diesmal eine Hochzeit im buchstäblichen Sinne des Wortes.« »Eine Hochzeit?« rief Herr Snodgrass, blass wie die Wand. »Ja, eine Hochzeit. Erschrecken Sie nur nicht darüber«, sagte der muntere Alte. »Es handelt sich nur um Trundle und Bella.« »Ist das alles?« fragte Herr Snodgrass, erlöst von einem peinlichen Zweifel, der sich zentnerschwer auf seine Brust geworfen hatte. »Da gratuliere ich herzlich, Sir. Und was macht denn unser Joe?« »Oh, der ist wohl«, erwiderte der alte Herr, »noch immer sehr schläfrig. Und Ihre Mutter und der geistliche Herr und die anderen alle? Alles im besten Wohlsein. Und wo«, sagte Herr Tubman sich anstrengend, »wo ist sie, Sir?« Und er wandte den Kopf ab und bedeckte seine Augen mit der Hand. »Sie«, sagte der alte Herr mit sachverständigem Kopfschütteln, »meinen Sie etwa meine ledige Verwandte? He?« Herr Tubman gab mit einem Wink zu erkennen, dass seine Frage sich auf die unglückliche Rachel beziehe. »Oh, sie ist fort«, sagte der alte Herr. »Sie lebt bei Verwandten, weit von hier. Sie konnte sich mit den Mädchen nicht vertragen, und darum ließ ich sie ziehen. Aber kommen Sie jetzt, das Essen steht auf dem Tisch. Sie müssen nach Ihrer Fahrt hungrig geworden sein. Ich habe Appetit ohne Fahrt. Greifen wir jetzt zu.« Dem Mahl widerfuhr alle Gerechtigkeit, und beim Nachtisch erzählte Herr Pickwick zum ungemeinen Schrecken und Unwillen seiner Zuhörer das Abenteuer, das er bestanden, und wie der Erfolg die schändlichen Kunststücke des trefflichen Jingle gekrönt habe. »Und der Rheumatismus, den ich in dem Garten geholt«, schloss Herr Pickwick, »macht mich bis auf den jetzigen Augenblick lahm.« »Ich habe auch so eine Art Abenteuer gehabt«, sagte Herr Winkle lächelnd und erzählte sofort von dem boshaften Schmähartikel im Eatonsville Independent und der daraus entstandenen Unruhe im Hause seines Freundes des Redakteurs. Herrn Pickwicks Stirne verdunkelte sich während der Erzählung. Seine Freunde bemerkten es und beobachteten ein tiefes Stillschweigen, als Herr Winkle zu Ende war. Herr Pickwick schlug mit geballter Faust bedeutungsvoll auf den Tisch und sprach wie folgt. Ist es nicht ein verwunderlicher Umstand, dass wir bestimmt zu sein scheinen, keines Menschen Haus zu betreten, ohne ihm auf die eine oder andere Art Unruhe zu bereiten? Ich frage, beweist es nicht die Unbesonnenheit oder noch schlimmer die Schlechtigkeit, so etwas aussprechen zu müssen, meiner Freunde, dass sie unter welchem Dach man sie auch einzuquartieren mag, jedes Mal den Seelenfrieden und das Glück irgendeines arglosen weiblichen Wesens stören? Ist es nicht, sage ich, Herr Pickwick würde wahrscheinlich noch einige Zeit so fortgefahren haben, wäre der Fluss seiner Beredsamkeit nicht durch den Eintritt Sams, welcher einen Brief überbrachte, unterbrochen worden. Er fuhr sich mit einem Sacktuch über die Stirn, nahm seine Brille herunter, rieb die Gläser ab und setzte sie dann wieder auf. Seine Stimme hatte die gewohnte Sanftheit des Tones wiederbekommen, als er folgendermaßen begann. »Was hast du da, Sam?« »Ich war soeben auf der Post«, erwiderte Herr Weller, »und dort gab man mir diesen Brief, der schon 2 Tage dagelegen. Er ist mit einer Oblate versiegelt und von einer geübten Hand adressiert.« »Ich kenne diese Hand nicht«, sagte Herr Pickwick, den Brief erbrechend. »Barmherziger Gott, was ist das? Es muss ein Scherz sein. Es kann nicht wahr sein.« »Was ist's denn?« fragten alle zugleich. »Es ist doch niemand gestorben«, sagte Wardle beunruhigt über die Bestürzung, die sich auf Herrn Pickwicks Gesicht malte. Herr Pickwick gab keine Antwort, sondern stieß den Brief über den Tisch und bat Herrn Tubman, ihn vorzulesen. Dabei sank er mit einem schreckenerregenden Blick starren Entsetzens auf seinen Stuhl zurück. Mit zitternder Stimme las Herr Tubman den Brief, wovon wir hier eine Abschrift geben. »Freeman's Court, Cornhill, den 28. August 1830. Bardell gegen Pickwick. Sir, beauftragt von Frau Martha Bardell, eine Klage wegen Nichterfüllung eines Eheversprechens gegen Sie einzuleiten, wofür die Klägerin eine Entschädigung von 1.500 Pfund anspricht, sind wir so frei, Sie zu benachrichtigen, dass der Prozess von uns bei dem öffentlichen Zivilgerichtshof anhängig gemacht worden ist. Wir ersuchen Sie, uns mit umgehender Post Ihrem Rechtsfreund in London zu nennen, dem wir dann die weiteren Mitteilungen zu übermachen haben. Indes verbleiben wir, Sir, Ihre gehorsamsten Diener Dodson und Fogg an Herrn Samuel Pickwick. In dem stummen Erstaunen, womit jeder seinen Nachbarn und dann alle zusammen Herrn Pickwick anblickten, lag etwas so Ausdrucksvolles, dass lange Zeit keiner zu sprechen wagte. Endlich brach Herr Tubman das Stillschweigen. »Dodson und Fogg«, wiederholte er maschinenmäßig. »Bardell und Pickwick«, sagte Herr Snodgrass nachdenkend. »Seelenfrieden und Glück argloser weiblicher Wesen«, murmelte Herr Winkle in einer Art Zerstreutheit. »Es ist eine Verschwörung«, sagte Herr Pickwick, als er endlich die Kraft zu sprechen wieder erhielt. »Eine niederträchtige Verschwörung von diesen 2 hungerleidenden Advokaten, Dodson und Fogg. Frau Bardell würde so etwas nie tun. Sie hat weder das Herz noch eine Veranlassung dazu. Es ist lächerlich, wahrhaft lächerlich.« »Was Ihr Herz anbelangt«, sagte Wardle lächelnd, »so müssen Sie es freilich am besten beurteilen können. Ich will Ihnen Ihren guten Mut nicht benehmen, aber so viel kann ich wohl mit Zuversicht sagen, dass in Beziehung auf Ihren Prozess den Herren Dodson und Fogg ein weit besseres Urteil zustehen dürfte als jedem von uns.« »Es ist ein niederträchtiger Versuch, mir Geld abzuzwacken«, sagte Herr Pickwick. »Ich hoffe, dass es sonst weiter nichts ist«, versetzte Herr Wardle mit einem kurzen, trockenen Husten. »Wer hat mich jemals anders mit ihr umgehen sehen, als wie ein Hausbewohner mit seiner Hausbesitzerin umzugehen pflegt? eiferte Herr Pickwick mit großer Heftigkeit weiter. Wer hat mich jemals mit ihr allein gesehen? Nicht einmal meine Freunde hier. Ein einziges Mal ausgenommen, sagte Herr Tubman. Herr Pickwick wechselte die Farbe. »Ah, so«, sagte Wardle, »nun, das ist von Wichtigkeit. Es ist doch hoffentlich dabei nichts Verdächtiges vorgefallen.« Herr Tubman warf seinem Meister einen schüchternen Blick zu. »Nein«, sagte er, »es war nichts Verdächtiges, aber ich weiß nicht, wie es zuging. Denken Sie sich nur, sie lag in seinen Armen.« »Gütiger Himmel«, schluchzte Herr Pickwick, als sich nun die volle Erinnerung an die betreffende Szene seiner bemächtigte. »Welch ein schrecklicher Beweis von der Gewalt der Umstände! Ja, es war so, es war so!« »Und unser Freund beschwichtigte ihren Kummer«, sagte Herr Winkle etwas boshaft. »Ja, das tat ich«, erwiderte Herr Pickwick, »ich leugne es nicht, es ist so.« »Ei der Tausend«, sagte Wardle, »für einen Fall, wo nichts Verdächtiges ist, sieht dies doch etwas wunderlich aus. Was meinen Sie, Herr Pickwick, wie?« »Ich, ja, Sie sind ein Schelm, ein alter Fuchs«, dabei lachte er, dass die Gläser auf dem Kredenztisch erklirrten. »Welch ein schreckliches Zusammentreffen von scheinbaren Umständen«, rief Herr Pickwick, sein Kinn in die Hände stützend. »Winkle, Tubman, ich bitte Sie wegen meiner Bemerkung von vorhin um Verzeihung. Wir sind samt und sonders Opfer der Umstände, und ich bin das Beklagenswerteste.« Nach dieser Verteidigungsrede begrub Herr Pickwick sein Haupt in seine Hände und sann still nach, indes Herr Wardle den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft einem nach dem anderen bedeutungsvolle Winke und Blicke zuwarf. »Ich will aber doch mit der Sache ins Klare kommen«, sagte endlich Herr Pickwick, sein Haupt erhebend und auf den Tisch schlagend. »Ich muss diesen Dodson und Fogg selbst sprechen. Morgen gehe ich nach London.« »Morgen noch nicht«, sagte Wardle, »Sie sind noch zu lahm.« »Nun gut, so gehe ich übermorgen.« »Übermorgen ist der 1. September, und Sie haben uns zugesagt, unter allen Umständen mit auf die Güter des Sir Geoffrey Manning zu gehen, um daselbst einen Imbiss mit uns einzunehmen, wenn Sie auch die Jagd nicht mitmachen wollen.« »Nun gut, auf einen Tag soll es nicht ankommen«, sagte Herr Pickwick, »also am Donnerstag. Sam?« »Sir«, erwiderte Herr Weller. »Bestelle auf Donnerstag früh für uns beide zwei Plätze nach London.« »Sehr wohl, Sir.« Herr Weller verließ das Zimmer und schlenderte, die Hände in der Tasche und die Augen auf die Erde geheftet, langsam weiter, um seinen Auftrag auszurichten. »Ein feiner Vogel, mein Herr da«, sagte Herr Weller, als er die Straße entlang ging, »hängt er sich da an Frau Bardell, die noch obendrein einen Knaben hat. Aber so geht's mit diesen alten Burschen, trotz ihres ehrbarlichen Aussehens. Hätt's mir nicht träumen lassen, so etwas hinter ihm zu suchen. Nein, gewiss nicht.« Und in diesem Tone weiter moralisierend lenkte Herr Samuel Weller seine Schritte nach dem Postbüro. Ende von Abschnitt 19, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 29. März 2025.